Mein Name ist Faruk Aslan. Ich bin der Vater von den Opfern aus Mölln. Ich habe meine Mutter, meine Tochter und meine Nichte verloren. Ich bin hierher gekommen, um der Familie Beistand zu geben, um denen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Wir sind hierher gekommen, um miteinander zu leben, um miteinander was aufzubauen, eine Familie zu werden. Leider sind es ein paar Personen, die es nicht ertragen können, das, was wir zusammen aufbauen, den Garten, die schönen Blumen, die wir zusammen pflanzen, versuchen sie kaputt zu machen. Aber wir sehen ja, dass wir alle zusammen was dagegen unternehmen können. So wie der Rechtsanwalt gesagt hat, nicht die Familien haben die Schuld, sondern die da oben sitzen, Entschuldigung, nicht mal ihren Hintern bewegen können. Es wird allmählich Zeit, dass ihr euch bewegt und den Familien innere Ruhe gibt, dass sie wissen, was und wer es gemacht hat. Wir wollen niemanden beschuldigen, ich sage keine Namen. Diese Aufgaben, das sind ihre Aufgaben, uns zu zeigen, dass sie auch für uns da sind. Ich glaube, die Familie Bektas hat es verdient, dass man denen wirklich zeigt, dass man zusammen mit denen diesen Weg kämpft. Aber leider ist es so, wir haben so starke Rechtsanwälte, dass nur die Rechtsanwälte oder ihr da seid, um uns Kraft zu geben. Ihr seid wirklich klasse Menschen. Wenn ihr nicht wärt, dann wären wir als Familien gar nicht hier und könnten gar nicht hier stehen. Ihr seid die Kraft, die in uns weiterleben. Und deswegen gibt es niemanden die Chance, unsere Freundschaft kaputt zu machen. Wir wollen mit euch leben und nicht ohne euch leben. Ich bin schon seit 50 Jahren in Deutschland. Wo gehöre ich eigentlich hin? Das soll der Bundestag mir auch bitte beantworten oder den Familien, die ihre Kinder oder ihre Mütter verloren haben. Wir wollen Aufklärung. Wir wollen endlich Ruhe haben. Wir wollen, dass ihr uns zeigt, dass wir zusammen irgendwas beaufsichtigen können oder irgendwas machen können. Aber wenn ihr nicht da seid, dann schaffen wir das nicht. Die INI, die Burak INI, ich danke denen, dass ich heute von denen eingeladen worden bin, hierher eingeladen worden bin. Es ist so, ich habe das als Aufgabe gesehen, dass ich jedes Jahr hier sein werde, bis es aufgeklärt wird. Es wird auch keiner schaffen, mir diese Kraft wegzunehmen. Weil ich glaube, meine Mutter, meine Tochter, meine Nichte und Burak oder alle diejenigen, die von Rechtsradikalismus so belastet sind, die das nicht verdient haben. Und deswegen wünsche ich mir, dass alle Menschen, die mit Rechtsradikalismus oder mit sowas schon, die mit sowas beeinflusst worden sind oder die sowas schon mitgemacht haben, dass sie hierher kommen und uns gegenseitig Kraft geben. Ich würde natürlich Buraks Freunde und auch die Inis alle bitten, dass sie nicht aufgeben sollen. Wir sind stark, uns kriegt man nicht kaputt. Und deswegen, ich danke euch, dass ich heute vor euch sein durfte und danke der Familie Bektas, dass ich ein Teil von euch sein darf, dass ich ein Familienmitglied sein darf. Ich habe von euch so viel gesehen, so viel Kraft, die ihr uns gibt, die möchten wir natürlich euch auch geben. Meine Familie hat euch Grüße geschickt. Meine Frau, meine Kinder, sie sagen, wir sind auch eine Familie Bektas und das werden wir auch immer bleiben und ihr seid in unserem Herzen. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, Faruk. Danke schön.